heute mit dem abschließenden dritten Teil des Hörspiels Dachse im Eulenlicht oder Die Suche des Peter Tallien. Tallien lebt nun schon einige Zeit in der Nähe eines schottischen Dorfes, in einem alten Landhaus, in dem sich eine Kommune eingerichtet hat, von der Tallien längst nicht mehr sicher ist, ob sie nur harmlose Aussteiger beherbergt. Ziemlich sicher ist, dass die Spuren seines verschwundenen Bruders Jonathan in das Haus führen, aber Auskunft kann darüber nur Jason geben, der Chef der Kommune. Doch Jason ist bislang noch nicht aufgetaucht und das Warten wird Peter Tallien nicht leicht gemacht. I'll go hunt the badger by owl light. 'Tis a deed of darkness. Dachse im Eulenlicht oder Die Suche des Peter Tallien. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Beuth. Regie Heiner Schmidt. Dritter Teil. Es waren dunkle Zeiten für die Kommune, als ich mich dort in einer dunklen Nacht einfand. Zwischen den Dorfbewohnern und der Alternativgesellschaft hatte es Schwierigkeiten gegeben, die per Gewaltanwendung temporär beizulegen mir gelungen war. Und die Geschöpfe im Innern der Arche waren verunsichert und nervös. Sarah, Ehefrau des geheimnisvollen, durch stete Abwesenheit glänzenden Jason, Leiters der Kommune. Simon, sauer auf mich, obwohl oder weil ich ihm das Leben gerettet hatte. Esther, vormals Starlet, jetzt passionierte Gärtnerin. David, ein seines Geschlechts nicht sicherer, getreuer Reflektor seiner jeweiligen Gegenüber. Und außerdem Ivor und Jenny und das Assortiment von Kindern. Rache heißt, es ist süß. Meist süßer, würde ich sagen, als der Grund. Mein Bruder war getötet worden von jemandem aus einer Kommune. Und je mehr ich herausfand, desto mehr schien mir, dass ihm, nichts gefehlt hatte, was der Tod nicht hätte heilen können. Jetzt, wie es aussah, sollte ich endlich den Mann treffen, der alle Antworten wusste. Den mysteriösen Beweger der Dinge, den Kommuneboss. Jason. Hingehaltene Hoffnung macht krank das Herz. Ich hatte es schon aufgegeben, an einen Jason in Fleisch und Blut zu glauben. Er war das Schwert über ihren Häuptern, ihre Verheißung, ihre Symbolgestalt, ihr Familienwitz, ihre gebratene Taube aus der Luft, ihr Bäumchen schüttel dich, ihre Goldmarie, alles und mehr noch oder weniger. Nur bisher keine Realität. Noch ein Glas Ivor-Bier, dann machte ich mich auf den Weg zu meinem Lehrgehäuse. Ich hatte mich gerade ausgestreckt, als plötzlich lautlos Esther erschien. Ich wollte nur nachsehen, ob alles in Ordnung ist mit Ihnen. Warum? Was sollte mir fehlen? Ach. Ich dachte, die Leute im Dorf sind womöglich... Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich unter Polizeischutz stehen würde. Ihre Bemerkung über Hardegger ist mir nicht aus dem Kopf gegangen. Er hat einen Spion in diesem Haus. Woher wollen Sie das wissen? Daher. Jawohl. Das ist eine Pistole. Und jemand aus diesem Haus hat sie mir aus meinem Koffer gestohlen. Hardegger gab es mir heute Abend zurück. Also ich glaube nicht, dass mir das sehr sympathisch ist. Sie können sich auch nicht denken, wer es sein könnte. Sein könnte es jeder von uns. Auch ich? Ja, ja. In Rotkäppchen aufmachen. Mit dem Eierkorb über die Wiese trippelnd. Höchst idyllisch, höchst unverdächtig. Würden Sie sagen, Sie kommen öfter mit ihm zusammen als die anderen? Ja. Aber die Eier bringen ihm nicht nur Sie. Nein, wir wechseln uns alle ab. Vielleicht mit Ausnahme von Jason. Ach so, ja. Jason. Vier Jahre habe ich gebraucht, meinen Garten in Schwung zu bringen. Und? Vier Jahre. Geschufte und Rückschläge und nochmal von vorn. Vier Jahre, um etwas wieder zum Leben zu bringen, was längst aufgegeben war. Muskelschmerzen, kaputter Rücken, Blasen an den Händen. Und jetzt soll alles wieder in die Binsen gehen. Wegen schwachsinniger Typen wie Ihnen, die mit Schießeisen herumlaufen. Und schwachsinniger Typen wie Hardecker, denen Ihr Garten genauso scheißegal ist. Ihnen und Hardecker traue ich es zu, dass Sie es fertigbringen, diese Kommune zu zerstören. Das könnte notwendig werden. Zugegeben. Nein. Das darf nicht passieren. Vielleicht lässt sich's vermeiden. Und wie? Ich kann natürlich nicht für Hardecker sprechen. Sprechen Sie für sich? Ich suche nach einem Mann. Namens Hugo Albert. Was ist so komisch? Hugo. Albert. Hugo Albert. Ich suche ihn immer noch. Hugo Albert. Den finden Sie ja nicht. Den werden Sie nie erfinden. Nein? Sie haben ihn doch. Sie haben ihn doch. Was habe ich? Doch längst gefunden. Ich wusste alles über Hugo Albert. Größe, Gesicht, besondere Kennzeichen, Bildungsgang, sexuelle Neigungen. Ich wusste, auf welcher Seite er den Scheitel trug, wo seine Eltern umgekommen waren, bei welchem Flugzeugunglück. Die verschiedensten Leute hatten die verschiedensten Teile zum Bild geliefert. Oh ja, ich wusste eine Menge. Und ich wusste, dass er den Tod meines Bruders auf dem Gewissen hatte. Und wusste, dass er mir nie vor Augen gekommen war. Irgendwo weit weg begann es zu klingeln. Mechanisch, penetrant. Aber nicht, was fällig gewesen wäre in meinem Kopf. Dort hätte es, wenn Sturm geläutet, nicht geklingelt. Und vielleicht hätte ich schließlich gelacht, wie Esther. Nein, es war nur ein mechanisches, fernes Klingeln. Wer hat diese Woche Telefondienst? Wer am nächsten ist, geht dran. Worauf warten wir da? Ich folgte ihr durch die dunklen Korridore des allzu schweigsamen Hauses und das weiterklingelnde Telefon durchschrillte ihre Angst. Wollen Sie nicht drangehen? Ich? Soll ich lieber? Nein, nein. Wolfenhaus? Ja? Ja? Wer ist das? Bist du verletzt? Ja, ich komme gleich mit dem Wagen. Bleib, wo du bist. Ja, ja, so schnell ich kann. Wer war's? Später, ich muss los. Nehmen wir meinen Wagen und sagen Sie es mir unterwegs. Gut. Aber im Wagen sagte sie nichts. Und das da capo. Und also nichts sagend fuhren wir durch das Tor auf die nassglänzende Straße hinaus. Wohin soll ich fahren? Eine halbe Meile von dem Dorf steht eine Telefonzelle. Warum das? Was? Fuhrendorf. Franks ist Telefonamt. Sie wollten mir doch erzählen. Ich habe mir es anders überlegt. Angst? Teils. Und teils? Es betrifft auch andere. Und wenn ich zu denen gehöre? Nein. Ich hätte nur... Herr Gartner-Malo, lassen Sie mich gefälligst in Ruhe. Okay. Wir sind gleich da. Da vorne auf der rechten Seite. Im Handschuhfach ist eine Taschenlampe. Ich sehe mich um. Bleiben Sie sitzen. Ja. Die Telefonzelle stand einsam auf weiter Flur. Unnütz. Ein absurdes Gebilde. Ein halbherziger Vandale hatte einige Scheiben zertrümmert. Die Zelle selbst schien leer zu sein. Vor der Tür bemerkte ich eine kleine dunkle Lache. Als ich darauf zuging, spürte ich's wieder. Die Gegenwart von jemand, von etwas Bösem, Üblem, lauernd. Ich öffnete die Tür der Zelle und hörte hinter mir einen erschreckten Laut. Ich habe Ihnen doch gesagt, Sie sollen im Wagen bleiben! Zu Beginn unserer glorreichen 70er hatte der oder jener Hippie-Freund mit Sicherheit von ihm gesagt. Und er selbst sogar wahrscheinlich von sich selbst und mit Überzeugung. Mann, oh Mann, dieser Simon ist wirklich ein Kopf. Und das war er jetzt. Buchstäblich. Genau das. Nicht mehr und nicht weniger. Ein Kopf. Ein Kopf neben einem Münzfernsprecher. In einer völlig unsinniger Weise meilenweit von irgendwo entfernten, mitten in die freie Natur gestellten Telefonzelle. Ich rief die Polizei an und ging wieder hinaus zu Esther, die jetzt starr und reglos dastand. Die Polizei wird gleich hier sein. Hören Sie. Esther. Kommen Sie. Setzen Sie sich ins Auto. Ihre Hand war wie Glas. Kalt, glatt. Und sie ließ sich von mir führen wie ein verängstigtes Kind. Ich half ihr auf den Rücksitz und sie lehnte sich in die Ecke und schloss die Augen und gab nur einen langen, merkwürdigen Seufzer von sich. Ich ging noch einmal zurück zur Zelle und öffnete die Tür, es glich dem Heben eines Sargdeckels, und brachte es fertig, die starrenden Augen zu vermeiden. Und wählte. Und hörte das Zeichen am anderen Ende. Wieder, wieder und wieder. Macht schon, macht doch endlich. Wolfenhaus? Wer ist das? Sagen Sie mir erstmal, wer Sie sind, so spät noch zum Teufel. Ist das Jenny? Ja. Ich friere, ich bin stocksauer. Hören Sie, Jenny, es ist etwas passiert. Fragen Sie mich jetzt nicht, es ist ziemlich grauenhaft. Was wollen Sie? Ich brauche jemanden für Esther, sie hat einen Schock. Wo sind Sie? Delian? Ich glaube, Sie fahren am besten gleich ins Dorf zur Polizei. Ich komme. Aus Richtung Dorf näherten sich zwei Scheinwerferlichter, aus denen ein Polizeiauto wurde. Ein Sergeant und ein Wachtmeister entstiegen ihm Und ich hatte das deutliche Gefühl, dass ich dem einen der beiden schon einmal begegnet war. Was so falsch nicht war. Okay. McAllister, sehen Sie sich in der Telefonzelle um. Jawohl, Sergeant. McAllister! Da reißen Sie sich doch zusammen, McAllister! Gleich vorbei. Also, dann mal los. Ich heiße Peter Tellian. Habe ich den Namen nicht schon mal gehört? Das ist ja der Kerl, der... Halten Sie den Mund, McAllister. Sie nehmen gern zur Tätigkeit in Zuflucht, wie es scheint, Mr. Tellian. Nur wenn nötig. Und die Geschichte in der Telefonzelle war nötig? Da bin ich überfragt. Der verdammte Lügner! Noch einmal sage ich es Ihnen nicht, McAllister. Andererseits, Mr. Tellian, es könnte ja ein Körnchen Wahrheit stecken in dem, was er sagt. Bedauere. Vielleicht sollten Sie mal mit uns im Revier fahren. Je eher, desto lieber. Im Übrigen sitzt eine junge Frau bei mir im Wagen. Sie hat einen Schock. Wer ist sie? Sie wohnt im Bolfin-Haus. Sehen Sie nach, McAllister. Ja, Sergeant, stimmt. Und sie ist wirklich nicht ganz bei sich. Okay, McAllister, fahren Sie sie zur Wache. Und Sie, Mr. Tellian, steigen bei mir ein. Jenny wartete schon im Polizeibüro. Kühl, unbeteiligt. Ganz die Lady. Von irgendwo hatte sie einen kleinen Mann mitgehen lassen. Einen Arzt. Man sah es, dass ihm gerade erst der Schlaf entzogen worden war. Sein dünnes Haar zeigte noch den Abdruck der Kopfkissenfalten. Gemeinsam trugen sie Esther davon. Sie war noch immer bewusstlos. Und ihre Haut hatte eine bläuliche Färbung angenommen. Ich gab meine Aussage zu Protokoll und dann lief die Show ab. Öde Stunden, öder Fragen in einem öden Raum. Nach der Devise steht der Tropfen. Sie haben vorhin gesagt, Sie wollen die Behauptung aufrechterhalten, dass, könnte es nicht doch so gewesen sein, dass, sollen wir ihn vielleicht abnehmen, dass, öde Stunden. Dann wurde ich allein gelassen und durfte die nackten Wände besehen. Bis der Sergeant wieder zurückkam und sich wieder mir gegenüber niederließ und mich ansah und den Kopf schüttelte. Sie können jetzt gehen. Fabelhaft. Aber bleiben Sie noch in der Nähe. Hören Sie, ich verstehe ja, dass Sie nicht allzu viel Gelegenheit haben, Ihre Verhörtechnik zu praktizieren, aber... Jetzt spielen Sie sich mal nicht auf. Spielen Sie sich nicht auf. Sie hätten ja nur zu warten brauchen, bis das Mädchen wieder zu sich gekommen ist. Richtig, richtig. Sie ist nur leider nicht wieder zu sich gekommen. Sie ist eine Stunde nach ihrer Einlieferung ins Krankenhaus gestorben. Ich verließ das Polizeirevier bei Anbruch des Tages. Oder stand bereits eine neue Nacht bevor? Männer weinen nicht, hörte ich über einen Abgrund von Jahren hinweg meine Mutter sagen. Merke dir, Männer weinen nicht, sagte sie immer, wenn sie den Rohrstock bis zum nächsten Mal in die Ecke stellte. So, als ob nichts geschehen wäre. Doch nur ein kleiner Tod. Was gibt's da zu weinen? Passiert doch unentwegt. Ein Kind von einer explodierenden Bombe erfasst. Ein unschuldiger Passant als Geisel genommen. Von seinem Tagtraum in einen Albtraum gerissen. Nur noch ein kleiner Tod und noch ein kleiner Tod und noch einer. Was ficht uns das an? Auf meinem Heimweg hämmerte eine Melodie in meinem Kopf. Das Stück, das Jenny gespielt hatte, Debussy. La Fio-Schwüdler. Dann wieder die Allee und dann das Haus. Mit einem Glitzern auf den Stufen, bei dem ich, frag mich niemand warum, an weiße Pfauen denken musste. Jenny kam mir entgegen. War's schlimm, Tillian? Angenehm nicht. Kommen Sie. Erzählen Sie. Erzählen Sie mir alles. Wir setzten uns ins Frühstückszimmer und tranken Kaffee. Als wäre es ein Tag wie jeder andere. Und ich erzählte. Das meiste. Aber nicht alles. Es kam mir, wie soll ich sagen, fast natürlich vor. Sie öffnete kurz die Augen. Dann schüttelte sie den Kopf, als wolle sie sagen, oh Mist, ich will nichts mehr davon wissen, mir reicht's. Dann schloss sie die Augen wieder und gab wohl ganz einfach auf. Herzversagen klingt eben besser als zu Tode geschreckt. Ich hab's den anderen noch nicht gesagt. Noch Zeit genug? Simon war schon ein ziemliches Schwein. De mortuis? Ich hab mein Latein vergessen. Selektiv vergessen, das stimmt. Zwischen Esther und Simon war übrigens nichts, falls sich ihre Gedanken in die Richtung bewegen. Aber irgendwas muss sie mit ihm zu tun gehabt haben. Ist Ihnen schon aufgefallen, dass die Kommune sehr klein ist für so ein großes Haus? Irgendwann einmal kurz, ja. Wir waren schon zu 30 hier. Politikos die meisten. Marx kommt ja bis zum Ende der Zeiten aus dem Rotieren nicht mehr heraus. Ich war schon länger nicht mehr an seinem Grab. Na, Sie können sich's ja vorstellen. Jede Menge Ausgestiegene, die nie eingestiegen waren, saßen den ganzen Tag hier herum und redeten über die Revolution. Und die Frauen kochten endlose Mengen Kaffee, versorgten die Kinder, brachten Essen auf den Tisch und wuschen die Wäsche. Haben Sie versucht, die Kontrolle an sich zu reißen? Naja, das mussten Sie ja wohl, oder? Die Theorie mit etwas Praxis unterbauen. Aber geschafft haben Sie es offenbar nicht. Nein. Jason und ich kamen zum Schluss, dass wir doch lieber bourgeoise Eskapisten sein wollten und haben sie rausgeworfen. Ausgestattet mit welcher Autorität? Geld. Jason und ich subventionieren das Unternehmen. Woher hat Jason das Geld? Das, mein Lieber, ist eine Frage, die Menschen mit Kinderstube nicht stellen. Und Esther? Naja. Das war natürlich alles wesentlich hässlicher, als es sich in dieser Verkürzung anhört. Und ich glaube für Esther das, was man eine traumatische Erfahrung nennt. Ja. Sie hat sich offenbar sehr mit der Kommune identifiziert. Esther empfand alles, was den Bestand der Kommune bedrohte, als Bedrohung ihrer Existenz. Sie war ein tief unsicherer Mensch. In jeder Hinsicht. Ich glaube, Simon hat diese Unsicherheit benutzt. Und sie dazu gebracht, Dinge zu tun, die sie sonst nie getan hätte. Ich habe das Gefühl, er hat auch Sarah benutzt. Irrtum. Umgekehrt. Sarahs große Liebe ist einzig und allein Sarah. dass sie diese sozusagen via Männer realisiert. Eine Art Masturbieren, aber mit Ansprache. Sie machen mir Angst. Das glaube ich nicht. Aber irgendwas macht mir Angst. Ich glaube, ich weiß, was Sie sagen wollen. Ich sage es sowieso. Wer immer Simon umgebracht hat, läuft noch frei herum. Und zwar nicht weit von hier. Nicht wahr? Diesmal erschien mir mein verunglücktes Zimmer geradezu als Nonplusultra. Und ich fiel aufs Bett und schlief in Kürze wie ein Toter. Wie Simon. Wie Esther. Ich erwachte unter den Blicken eines Besuchers. Er saß auf dem Bett auf der anderen Seite des Zimmers. Ein Mann in den 50ern. Mit dem Ausdruck eines, den ein starker Wille treibt. Dabei ganz gelassen. Sein linkes Bein stand waagrecht ab. Unnatürlich. Seine Stimme war klar und ruhig. Ich heiße Jason. Es gibt sie also wirklich. Warum? Was dachten Sie? Oh. Ich hielt sie für das Produkt einer Gruppenfantasie. Wir haben einiges zu besprechen, glaube ich. Oh ja. Eine ganze Menge. Ich überlasse Ihnen die Tagesordnung. Gut. Dann beginnen wir mit einem Gespenst. Haben wir denn eins? Mehr als eins. Aber mich interessiert das, was Ihre Tochter Ginny gesehen hat. Sie hat mir erzählt, es habe ein Jesuslied gesungen und sei weggelaufen, als sie um die Ecke kam. Ihr Bruder Jonathan wanderte dauernd im Haus herum, zu allen möglichen und unmöglichen Zeiten. Also hat es Hardecker Ihnen gesagt? Ich glaube nicht, dass ich je im Leben ein Wort mit Hardecker gewechselt habe. Ihr Name hat mich stutzig gemacht. Talion. Sehr ungewöhnlich als Nachname. Aber dann kam es mir. Jus Talionis. Das Talionsgesetz. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Und damit war es klar. Naja, schon möglich. Aber warum wäre mein Bruder vor Ginny davongelaufen? Sie verlangen eine rationale Auskunft über eine komplett irrationale Gestalt. Also gut, das war der Punkt Gespenster. Was jetzt? Hühner. Hühner? Ihre Hühner, die gestohlen werden. Von einem Fuchs vielleicht? Nein. Ivor hat den Dieb gesehen, wenn auch nur einen Moment lang. Und ein Fuchs war es nicht. Und was wäre der Zusammenhang zwischen einem Gespenst und gestohlenen Hühnern? Vorschlag. Jemand wird in diesem Haus versteckt gehalten. Jemand, der sich auf der Flucht vor was immer befindet. Ja? Zufällig stößt Ginny auf diesen jemand. Das konnte man noch als Verwechslung mit meinem Bruder erklären. Aber ein Erwachsener ließe sich damit nicht abspeisen. Mit anderen Worten, unser Flüchtiger musste des Hauses verwiesen werden? Richtig. Mit der Anweisung, sich von den Früchten der Erde zu nähren. Bestechend. Nichts als Indizien, aber... bestechend. Ist er der Mann, den ich suche, Jason? Möglich. Hugo Albert? Hugo Albert ist tot. Das glaube ich nicht. Sie wollen es nicht glauben. verständlicherweise. Weil ich damit meinen Lebenszweck und Antrieb verlieren würde, meinen Sie? Woher kommt Ihr Geld, Jason? Ich besitze in London ein sehr lukratives Pornografieunternehmen. David weiß es, glaube ich. Und natürlich auch der Mann, hinter dem Sie her sind. Hat er Sie erpresst, ja? Ein bisschen. Nicht um Geld. Um Schweigen? Um Schweigen. Die Zeit des Schweigens ist vorbei, Jason. Nicht so lange der Mann, den Sie suchen, noch am Leben ist. Dann tun Sie uns beiden einen Gefallen und sagen Sie mir, wer es ist. Alles zu seiner Zeit. Wussten Sie, dass Simon der Sohn von Hardecker war? Nein. Im pornografischen Gewerbe stoßen Sie manchmal auf die interessantesten Zufallsinformationen. Hardecker und Sohn, ein Familienunternehmen. Wie Sie und Jonathan. Irrtum. Das würde die Sache mit dem Tagebuch erklären. Pardon? Ach, ich dachte, davon hatten Sie gehört. Nein, aber vielleicht lassen Sie mich's hören. Als wir hier anfingen, verstehen Sie, hatte ich die Idee, man sollte eine Art Gruppentagebuch führen, in das jeder täglich seine Eintragungen macht. Sodass im Prinzip alle immer über alle im Bild sein konnten. Was jeder tat und vorhatte, wer hier war, wer abwesend war, etc. Und? Eines Tages entdeckten wir, dass mehrere Seiten herausgerissen waren. Und nicht von den Kindern, an die wir natürlich als erstes dachten. Nein. Aber dann fiel mir plötzlich etwas auf. Etwas Finsteres. Wie finster? Alle fehlenden Seiten enthielten Vermerke, dass ich nach London gefahren war. Aber nichts mit dem Anlass. Den pornografischen, meine ich. Natürlich nicht. Aber der Zufall wollte es, dass jedes Mal, wenn ich in London war, dort eine Bombe hochging. Der Zufall, Jason? Oh ja. Ich glaube, Hardecker gefiel es sehr, mich in der Rolle des führenden Bombenlegers zu sehen. Mit Bolfin House als Operationsbasis und Unterschlupf. Es war Simon, der die Seiten aus dem Tagebuch gerissen hat? Wer sonst? Und wo sind die Seiten jetzt? Vernichtet. Von dem Mann, dem Sie Zuflucht gewährt haben? Richtig. Wer ist der Jason? Ich dachte, das hätten Sie inzwischen erraten. Wie heißt er, Jason? Jonathan Taverner. Jonathan ist tot. Ich habe ihn identifiziert. Sie haben seine Armbanduhr identifiziert. Hugo Albert hatte sich die Uhr ausgeliehen. Als sie ihn irrtümlich als ihren Bruder identifizierten, stellte sich die Organisation sofort darauf ein. Das machte Jonathan natürlich umso wertvoller. Ich meine, die Polizei sucht ja nicht nach jemandem, den sie für tot hält. Worte, Jason. Immer noch alles nur Worte. Dann werde ich Ihnen Beweise bringen. Ich wüsste keinen besseren Beweis als die Möglichkeit zu einem Gespräch mit Jonathan. Ich auch nicht. Und je eher, desto besser. So schnell ich es arrangieren kann. Ich bin in etwa einer halben Stunde wieder da. Jason? Ja? Was ist mit Ihrem Bein? Es ist eine Attrappe. Ich habe das Original in einem Kriegsgefangenenlager in Japan gelassen. Er humpelte ab. Ein Mann, der wusste, was er wollte. Wo und wann. Ein Mann, der zur Entwicklung der Tugenden der neuen Gesellschaft die Laster der alten Umsatz förderte. Ein Mann, der Dialektik praktizierte. Ein Mann namens Jason. Aber in einem Punkt war er auf dem Holzweg. In Bezug nämlich auf das Talionsgesetz. Und die Frage, wessen Auge, wessen Zahn ich zu rächen gekommen war. Die Bombe, durch die mein Bruder bzw. neueste Information Hugo Albert umgekommen war, hatte 4 Kinder getötet. Das älteste 6 Jahre alt. Ich dachte lange nach über die Geschichte und fand Nachdenken eines Tages ungenügend und ging hin und verschaffte mir ein Schießeisen und machte mich auf die Jagd nach den Vätern der Bombe. Zum Teufel mit der Wahrheit, welcher immer die sie verkünden. Meine Wahrheit ist, dass keine Wahrheit ein Kinderleben aufwiegt. Und wenn mein Bruder das nicht akzeptierte, war er dran. Also überprüfte ich meine Waffe und verwahrte sie griffbereit und setzte mich hin und dachte an nichts, bis Jason wieder erschien. Er ist einverstanden. Jetzt gleich? Ja. Dann sagen Sie mir wo und wie ich hinkomme. Ich hörte mir Jasons Beschreibung aufmerksam an, verließ dann das Zimmer. Wortlos, grußlos. Was wäre schon noch zu sagen gewesen? Ich ging die Korridore entlang, Ecke um Ecke um Eck, dann durch die Halle mit dem Kinderspielzeug. Dann durch die Tür, dort entlang, wo Ivor seine Damen in langen Kleidern mit Puffärmeln träumte. Dann über den Rasen, jetzt weich unterm Tritt, mit den Speerspitzen sprossender Narzissen. Und jetzt ein Geraschel, eine Bewegung. Der erste Schuss riss mich von den Beinen, drückte mein Gesicht in den Dreck und füllte die Welt mit einem Vorgeschmack von Schmerz. Der zweite trieb mich noch tiefer hinab, weiter weg. Und dann hörte ich noch einen dritten, entfernt, anderswo, und einen Schrei und hörte Laufen. Und dann stürzte jemand neben mich nieder und sein Blick war erstaunt und gleich darauf leer. Und ich kannte ihn von eh und je. Und es war Jonathan. Dann beugte sich Hardecker über mich und fragte etwas, was ich nicht verstand. Und ich hätte heulen können, dass ich so dumm gewesen war. Und dann wusste ich nichts mehr. Die Klinik ist ein ruhiger, disziplinierter Ort, geeignet für Gedanken von gleicher Qualität. Und ich frage mich, was sich mein Bruder dachte. Ich meine, dachte, auf wen er schießt, als er mich über die Wiese kommen sah. Was hatte Jason ihm gesagt, wer ich bin? Mit welcher Gefährlichkeit hatte er mich ausgestattet? Mit welchem Hass? Hut ab vor Jason, der die japanische Kriegsgefangenschaft überlebt hat. Hut ab vor Jason, der uns einander ans Messer lieferte. Jonathan, Simon und mich zu gegenseitiger Eliminierung. Denn ich bin sicher inzwischen, er hat Jonathan auf Simon und dann Jonathan auf mich angesetzt und schließlich Hardecker auf Jonathan. Hut ab vor Jason, dem wie der armen Esther die Kommune über alles ging und dem zu ihrer Verteidigung jedes Mittel recht war. Die Klinik ist ein ruhiger, disziplinierter Ort. Und vielleicht sollte ich an andere Dinge denken. Ich hörte den Arzt heute zur Schwester sagen, ich hätte eine 50-50-Chance. Fabelhaft. Wer hat das schon? Dies ist die Erklärung, die Peter Tellian alias Taverner vor mir, Salem Hardecker, Superintendent der Special Branch im Krankenhaus Dunsfern abgegeben hat. Peter Tellien alias Taverner starb am Samstag, den 29. März um 2.28 Uhr an Schussverletzungen. Dachse im Eulenlicht oder Die Suche des Peter Tellien. Kriminalhörspiel in drei Teilen von Edward Boyd. Aus dem Englischen übersetzt von Marianne de Barde und Hubert von Bechtholzheim. Dritter Teil. Die Rollen und ihre Sprecher waren Peter Tellien, Christian Brückner. Esther, Karin Schröder. Jenny, Antje Hagen. Sergeant, Wolfgang Reinsch. McAllister, Jürgen Andreas. Jason, Ernst Jacobi. Hardecker, Wolfgang Büttner. Regie, Heiner Schmidt. Eine Produktion des Südwestfunks aus dem Jahr 1975.